Erster dies ist die Botschaft, die der Prophet Habakuk von Gott empfing. Sie enthält seine Klagen an Gott. Zweiter her, wie lange muss ich schon um Hilfe schreien, ohne dass du hörst? Ich rufe wegen der Gewalt, aber du hilfst nicht. Dritter, warum lässt du mich so viel Leid sehen und schaust der Ungerechtigkeit zu? Überall sehe ich Zerstörung und Gewalt, deshalb gibt es Streit und immer wieder Konflikte. Vierter, deshalb verliert das Gesetz seine Kraft und Gerechtigkeit wird nicht mehr sichtbar. Denn die Bösen bedrängen die Guten, sodass das Recht verdreht wird. Fünfter, schaut euch um, ihr Untreuen, und staunt. Denn Gott wird in euren Tagen etwas tun, das ihr nicht glauben würdet, wenn man es euch erzählt. Sechster, denn ich werde die Chaldäer aufstehen lassen, ein grausames und schnelles Volk. Sie werden über die ganze Erde ziehen, um fremde Länder zu erobern. Siebter, dieses Volk ist schrecklich und furchterregend. Es bestimmt selbst, was richtig ist, und zeigt seine Macht. Achter, ihre Pferde sind schneller als Leoparden und mutiger als Wölfe am Abend. Ihre Reiter kommen stolz aus der Ferne und sind so schnell wie ein Adler, der auf seine Beute fliegt. Neunter, sie alle sind auf Gewalt aus, sie rücken unaufhaltsam vor und nehmen sehr viele Gefangene, so viele wie Sand. Zehnter, sie lachen über Könige und verspotten wichtige Personen. Sie lachen über jede Festung, denn sie schütten Erde auf und erobern sie leicht. Elfter, danach fühlen sie sich noch stärker und ziehen weiter. Sie glauben, dass ihre eigene Kraft ihr Gott ist und machen sich so schuldig. Zwölfter her, bist du nicht mein Gott von Anfang an, mein heiliger Gott, der niemals stirbt? Du, Herr, hast dieses Volk bestimmt, um Gericht zu halten und zu strafen. Dreizehnter, deine Augen sind zu rein, um Böses anzusehen, und du kannst Ungerechtigkeit nicht ertragen. Warum schaust du dann den Untreuen zu und schweigst, wenn die Bösen die Gerechten vernichten? Vierzehnter, du hast die Menschen wie Fische im Meer gemacht, wie kleine Tiere, die keinen Herrn haben. 15. Die Chaldäer fangen alle Menschen mit der Angel, ziehen sie mit ihrem Netz heraus und sammeln sie ein. Deshalb freuen sie sich und jubeln. 16. Deshalb bringen sie ihrem Netz Opfer dar und ehren es. Denn durch ihr Netz bekommen sie viel Beute und reiche Nahrung. 17. Deshalb ziehen sie immer wieder ihr Schwert, um Völker ohne Gnade zu töten.